Ich kam auf folgende Weise zu dieser Entdeckung. Hennig gibt in Untersuchungen mit der Wünschelrute, Naturwissenschaftliche Wochenschrift Nummer 30, vom 30. September 1917 auf Seite 540 an, dass Leisen, sein Routengänger, auch den Sitz von Krankheiten mit der Rute finde. Ich prüfte daher die Behauptung nach, zunächst an einem kranken Herzen, wo die Rute nach aufwärts ging. An allen anderen kranken Organen sowie über Verwundungen ging sie nach abwärts, was wohl auf die stärkere Durchblutung der kranken und verletzten Stellen zurückzuführen ist. Natürlich wird man niemals die Art der Erkrankung feststellen können. Es ist genug, wenn man den Sitz findet. Auch Voll kommt zu dem Schluss, dass von dem Menschen, in seinem Fall vom Routengänger, eine Strahlung ausgeht. Er schreibt darüber Folgendes unter anderem. Es ergibt sich somit die Erscheinung, dass die Rute bald angezogen, bald abgestoßen wird. Es muss in uns dementsprechend die Vermutung aufsteigen, dass hier das große elektrische Grundgesetz anzuwenden sei, wonach gleichnamige Pole sich gegenseitig abstoßen, ungleichnamige Pole sich aber anziehen. Ich stelle daher zur Erklärung des Wünschelrutenphänomens folgende Hypothese auf. Vom Routengänger geht eine Strahlung, die entweder elektrisch oder wenigstens der Elektrizität nahe verwandt ist, auf die Rute über. Diese wird hierdurch positiv oder negativ geladen. Je nachdem nun der Boden eine gleichnamige oder ungleichnamige Ausstrahlung aussendet, schlägt die Rute nach oben oder unten aus. Auch Professor Benedikt huldigt ganz derselben Meinung und hat das Wort Körperrutenstrom geprägt. Damit bezeichnet er ganz treffend den Strom, welcher vom Menschen in die Rute geht und diese so empfindlich macht, dass sie durch die von der Erde ausgehenden Strahlen in Bewegung gesetzt werden kann. In der Sache selbst aber habe ich die Urheberschaft, er hat nur den Namen geschaffen. Man wird kaum fehlgehen, dass man jeder lebenden Zelle tierischer oder pflanzlicher Natur, soweit also überhaupt erregbares Protoplasma in Betracht kommt, die Fähigkeit zuschreibt, elektrische Ströme hervorzubringen. Wo bisher solche bioelektrische Ströme nicht nachzuweisen waren, ist höchstens die Kleinheit, ungünstige Anordnung der Zellen und vielleicht die Geringfügigkeit der elektromotorischen Kräfte als Ursache dieses Fehlens anzusehen. Für den Physiologen ist die Hauptbedeutung dieser elektrischen Erscheinung darin zu sehen, dass sie ein zuverlässiges und nicht zu selten das einzige Zeichen des Erregungsvorganges darstellt. Hier möge auch der Elektrolyt von Dr. Hirt in Elektrochemischer Betrieb der Organismen und die Salzlösung als Elektrolyt, München 1910, Erwähnung finden. Dr. Hirt ist kein Arzt. Er begründet ausführlich die Anschauung, dass das Blut durch seinen Kochsalzgehalt als elektrolytische Flüssigkeit zu betrachten sei. Die medizinische Wissenschaft steht dieser Angelegenheit nicht gerade freundlich gegenüber. Sie ist durch eine falsche Deutung einer an und für sich richtigen Beobachtung irregeleitet. Nach starken Blutverlusten wird durch Einspritzung großer Mengen von Kochsalzlösung das Leben gerettet. Man glaubte, der Wiederherstellung der Flüssigkeitsmenge im Körper sei die Erhaltung des Lebens zu verdanken und kam so auf falsche Gleise. In der Tat ist das Lebenselement durch die künstliche Kochsalzlösung wieder aufgefrischt worden, ähnlich wie eine alte, abgenutzte Leclanche-Batterie durch Auffüllung mit Kochsalzlösung wieder brauchbar wird. Auch dass durch bestimmte Übungen eine Selbstelektrisierung des Menschen erfolgt, in Wahrheit ein Aufladen des Feldes der Eigenspannung, lesen wir in dem Buche von Dr. Voll, wo er auf die Versuche einiger Wissenschaftler hinweist. Er schreibt hierüber, Adolf Heitweiler in Münster in Westfalen und Dr. Adler in Breslau in Annalen der Physik, Band 8, 1902 auf Seite 227, haben mittels Elektrometer nachgewiesen, dass eine Selbstelektrisierung des Menschen durch Muskeltätigkeit erfolgt, dass unter anderem die negativ geladene Hand eines Menschen sich in dem Augenblicke positiv ladet, wo eine Muskelanstrengung vorgenommen wird, und dass gleichzeitig mit einer positiven Ladung der Hand sich stets eine negative Ladung des Fußes einstellt. Dann schreibt Dr. Voll noch an anderer Stelle, Der Körperstrom muss demnach als eine Tatsache gelten. Ich habe absichtlich einige Auszüge aus guten Büchern anerkannter Forscher gemacht, um darzutun, dass von allen Forschern der Mensch als elektrisches Wesen, als strahlendes Lebewesen, als Kraftfeld angesehen wird. Es ist eigenartig, dass diese Ansicht aller ernsten Forscher, die übrigens nach jeder Richtung in Einklang steht mit der Anschauung, die im Volke über die Lebenskraft vorhanden ist, so wenig in sogenannten gebildeten Kreisen Geltungswert hat. Sollte man in gewissen Kreisen dieser Anschauung nicht hold sein, weil weitergedacht aus dieser Anschauung gefolgert werden kann, dass die offizielle Heilkunde und ihre staatlich approbierten konservativen Vertreter mit ihren teuren Kuren auf dem Holzweg sind? Ist doch die Erkenntnis von dem elektrischen Menschen, von dem Lebenskraftmenschen, der Schrittmacher derjenigen Heilmethode, die die Beseitigung fast aller Krankheiten und Schwächezustände durch Lebenskraftübertragung glänzend erreicht. Ist doch damit bewiesen, dass die Lebenskraftheiler, die Magnetopathen, die zu Tausenden in Deutschland die Heilkunde ausüben, auf dem richtigen Wege sind. Es ist klar und selbstverständlich, dass das menschliche Kraftfeld, aufgefüllt und hochgespannt mit elektrischen Lebensströmen, in seiner Eigenart ähnlicher ist dem Kraftfeld eines anderen Menschen als dem Kraftfeld eines Tieres. Bei der magnetopathischen Behandlung aber gibt der Magnetopath von seiner Lebenskraftstrahlung ab und ordnet die Strömung im Feld des Kranken. Wie ein frisch aufgeladener Akkumulator neues Leben zeigt, so kreisen nun auf dem frisch aufgeladenen Körper des Patienten neue Lebenskraftströme. Auch dasjenige, das wir Liebe nennen, zeigt sich nun als eine Anziehung zwischen zwei verschiedenen polarisierten Kraftfeldern. Diese Wahlverwandtschaft ist sogar die am stärksten wirkende, denn es ist Tatsache, dass, wie die Erfahrung lehrt, die unbegreifliche große Liebe zwischen zwei Menschen, die äußerlich und im Wesen so ganz verschieden sind, die dauerhafteste ist. Gegensätze ziehen sich an, aber der Gegensatz liegt in der Polarität der gegenseitigen Spannungsfelder.